Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Kein guter Abgang für Hubertus Knabe. Letztens, Leiter der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen. Inakzeptabler Führungsstil war ihm vorgeworfen worden. Es gab Streit vor Gericht. Inzwischen ist das Kapitel abgeschlossen. Es übernahm eine Vertrauensperson, um die interne Krise zu überwinden, Marianne Bürtler. Und die hatte nun auch ihren letzten Arbeitstag heute. Die Übergangszeit ist also vorbei. Jetzt wird eine neue Leitung gesucht. Claudia von Laak hat sich für uns umgehört. Dramatische Musik, eine teils tendenziöse Sprache, nicht alle Behauptungen sind wissenschaftlich belegt. Noch wird der Einführungsfilm in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen jeder Besuchergruppe gezeigt. Die beiden Autoren des Films, Hubertus Knabe und Helmut Frauendorfer, bildeten bis Ende September das Führungsduo der Gedenkstätte. Sie wurden von einem Tag auf den anderen vor die Tür gesetzt. In Kürze verschwindet auch ihr Film. Gerade wird mit Hochdruck an einem neuen gearbeitet. Also für Hohenschönhausen ergibt sich ja jetzt die interessante Möglichkeit, zur Vorreiterinstitution einer neuen Aufarbeitung zu werden, sagt der DDR-Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Krise als Chance also. Weg von einer teils autokratisch geführten Institution zu einer modernen Bildungseinrichtung. Dazu gehörte vor allen Dingen eine nach wissenschaftlichen Maßstäben abgesicherte Gedenkstättenkonzeption. Denn das, was bisher in Hohenschönhausen passierte, ist außerordentlich umstritten und von wissenschaftlichen Maßstäben und auch von den Maßstäben der sonstigen politischen Bildung überhaupt nicht gedeckt. So weit will Marianne Birtler nicht gehen, obwohl auch sie von heftigen Diskussionen im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung berichtet. Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin und Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde war in den vergangenen 4 Monaten das Ohr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Vertrauensperson vom Stiftungsrat eingesetzt. Sie hat zugehört und die Belegschaft ernst genommen. Dinge, die der frühere Chef offensichtlich nicht tat. Wichtig finde ich, und das ist womöglich in der Vergangenheit zu kurz gekommen, dass das keine einsamen Entscheidungen sind, sondern dass das Profil der Gedenkstätte auch ein Ergebnis von Diskurs innerhalb der Belegschaft sind. Auch unter Einbeziehung der Zeitzeugen, die ja sowas wie ein Markenzeichen sind. Der Interimsleiter der Gedenkstätte, ein Verwaltungsfachmann, und Birtler als Vertrauensperson haben eine ganze Reihe von Versäumnissen der vorherigen Gedenkstättenleitung festgestellt. Probleme beim Brandschutz und bei der Personalführung. Eine gesetzlich vorgeschriebene Gleichstellungsbeauftragte gab es nicht. Deshalb hatten auch die vom stellvertretenden Gedenkstättenleiter belästigten Mitarbeiterinnen keine Ansprechpartnerin. Marianne Birtler hat die Vorwürfe sexueller Belästigung in ihrem Abschlussbericht an den Stiftungsrat bestätigt. Das war nicht wenigen in der Gedenkstätte bekannt. Es war auch der Leitung bekannt. Es wurde mir immer wieder auf verschiedene Weise bestätigt. Aber es ist nichts Wirksames dagegen getan worden. Führungsversagen, so hat es der Stiftungsrat gesehen und Hubertus Knabe gekündigt. Dieser habe sich mit Ja-Sagern umgeben. Das ist immer wieder aus der Gedenkstätte und den Beiräten zu hören. Wer Knabe kritisierte, dem wurde Verrat an der DDR-Aufarbeitung vorgeworfen. Mit dem Weggang Knabes beginnt jetzt eine offene Debatte, auch über die künftige Ausrichtung der Gedenkstätte. Eine Frage dabei: Gehört der Kampf gegen den Linksextremismus zu den Aufgaben einer Stasi-Gedenkstätte? Hubertus Knabe hatte dafür eine Menge Geld aus einem Bundesprogramm eingeworben. Von den Mitarbeitern, also von den inhaltlich Arbeitenden, habe ich gelegentlich gehört, es wäre gut, wenn wir uns auf das Kerngeschäft der Gedenkstätte konzentrieren würden, auch künftig, während andere wieder sagen, nein, da gehört mehr dazu. Das ist ein Diskussionsprozess, wie er hoffentlich dann auch künftig angeschoben, weitergeführt wird. Auch die noch zu findende Leitung wird da natürlich ihre Akzente setzen. Marianne Birtler ist Mitglied der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters berufenen Findungskommission für die neue Leitung der Stasi-Gedenkstätte mit zuletzt knapp 450.000 Besuchern jährlich und einem Etat von 5,6 Millionen Euro. Die Stellenausschreibung dürfte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Im Frühsommer dann könnte die Gedenkstätte eine neue Leitung haben. Diese Führungsposition wird zeitlich befristet, auch das eine Folge der Causa Knabe. Dieser war mit einem unbefristeten Vertrag 18 Jahre lang Leiter der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Zu lange, wie viele inzwischen sagen. Claudia van Laak über die Zukunft einer wichtigen Gedenkstätte in Berlin.